Als der vierjährige Horace Marvin, der blonde, blauäugige Sohn eines angesehenen Arztes aus Delaware, eines Tages verschwand, offenbar entführt beim Spielen auf einem Heuhaufen auf dem 217 Hektar großen Landgut der Familie, drückte Präsident Roosevelt dem Vater schriftlich sein Mitgefühl aus. »Mein lieber Dr. Marvin, ich habe Ihr Telegramm vom 22. erhalten. Was immer die Regierung für Sie unternehmen kann, wird natürlich unternommen. Denn einmal abgesehen von Gewalt gegen Frauen, gibt es kein entsetzlicheres Verbrechen als das, welches solch herzzerreißendes Leid über Ihren Haushalt gebracht hat. Ich habe augenblicklich mit dem Postministerium Kontakt aufgenommen, um darum zu bitten, Ihnen jede nur mögliche von Ihnen angesprochene Hilfe zur Verfügung zu stellen oder jedwede andere, die nützlich erscheint. Hochachtungsvoll, Theodore Roosevelt.« Bald darauf wurden Agenten des Secret Service unter Leitung eines Generalinspektors nach Delaware geschickt, wo sie sogleich begannen, Zeugen zu befragen. Die Reaktion auf den verschollenen Jungen mit den blauen Augen hätte sich von der auf die vielen, vielen dunkeläugigen Kinder, die ihren Familien von der Black Hand entrissen wurden, nicht stärker unterscheiden können. Nicht ein einziges Mal schickte Roosevelt Agenten, um ein italienisches Kind zu finden. Nie schickte er ein Beileidsschreiben an die Eltern, nie sagte, nie unternahm er etwas. Die Kinder existierten in zwei völlig verschiedenen Kategorien. Wie leer muss Petrosino das Gerede des Präsidenten von den kleinen Leuten damals wohl erschienen sein? Niemand blieb von dem Ansturm verschont. Gouverneure, Bürgermeister, Richter und sogar der Coca-Cola-Erbe Asa G. Candler zogen sich den Zorn des Bundes zu. Candlers Peiniger entpuppte sich als ein Mitglied seiner Methodistengemeinde, das umgehend vom Secret Service festgenommen wurde. Ein Friedensrichter aus Paterson, New Jersey, der der Polizei bei der Verfolgung der Black Hand geholfen hatte, erhielt mit der Post eine Höllenmaschine. Als er das Paket öffnete, ging es in die Luft und riss ihn in Stücke. Sogar jenseits des Atlantiks schlug die Geißel zu. Graf István Tisza, der ehemalige Ministerpräsident Ungarns, erhielt aus Amerika Briefe, in denen die Black Hand das Leben seiner Angehörigen bedrohte, sofern er nicht 2000 Dollar bezahlte. Zeitungen auf der ganzen Welt waren sprachlos angesichts von so viel Dreistigkeit. Der Secret Service verfolgte die Briefe zurück nach Lebanon, Pennsylvania, wo der Verdacht rasch auf Ignaz Wenzler fiel, einen Eisengießer aus einer der Stahlfabriken der Gegend. Ein Agent des Secret Service freundete sich mit Wenzler an und bat ihn, einen Brief auf Deutsch für einen Freund zu schreiben. Wenzler ließ sich darauf ein. Der Agent bedankte sich und eilte mit dem Brief davon, um ihn mit den beiden Schreiben der Black Hand abzugleichen. Die Handschrift war identisch. Wenzler wurde festgenommen. Trotz der Scharen von Pinkerton, Detektiven, Polizeichefs, Postmeistern und Secret Service-Agenten, die man zum Schutz der Reichen für nötig hielt, wurde nie ein Millionär von der Black Hand erschossen, erdolcht oder anderweitig körperlich angegriffen, wenngleich einige vor Angst verrückt wurden. Die Peiniger dieser betuchten Männer erwiesen sich oft als bloße Nachahmer, soll heißen, als ungefährliche und nicht italienische Opportunisten, die einen schnellen Dollar witterten. Während Italo-Amerikaner starben oder zusahen, die ihre Häuser niederbrannten und ihre Unterdrücker auf freiem Fuß blieben, konnten sich die Reichen sehr viel öfter darüber freuen, dass ihre Schikaneure hinter Schloss und Riegel landeten. Ende 1906 kontrollierte die Black Hand bereits Städte im gesamten Land und viele Bürger sahen finstere Zeiten aufziehen. Es besteht eine Herrschaft von Mord und Terror, die ständig schlimmer wird, verkündete die New York Tribune. Ein leichter Ausweg war nicht in Sicht. Keine Bundesbehörde war willens oder fähig, den Bund zu verfolgen. Das FBI wurde erst 2 Jahre später gegründet. Gleich einer Seuche oder Naturkatastrophe schuf der Bund sogar eine eigene Sorte inneramerikanischer Flüchtlinge, Menschen, die vor der Black Hand davonliefen.